1 Live. Noob und Nerd. Das total verrückte Ferienabenteuer. Globetrotter, Roffelkopter. Dennis. Bauernhof. Boah, Ferien auf dem Bauernhof sind voll cool. Man kann hier sogar auf Ponys reiten. Lame. Wieso kann man hier nicht auf Battlecat reiten? Vorsicht, da ist ein Traktor. Wieso Vorsicht? Ist ja nicht so, dass der einen Traktorstrahl hat. Ja. Schnell weg. Guck mal, ich habe eine Packung Q-Tips gekauft. Lies mal einen vor. Okay. Nicht so lange auf dem Euter schlafen, sonst klumpt die Milch. Guck mal, den gefällt der Q-Tip. Hola, Jungs. Hi, Sie. Guck mal, eine Kuh. Das ist ein Stier. Wieso wird der nicht durchs Dorf getrieben, dass er Leute tottrampeln kann und dann wird er getötet? Das ist nur bei dir in Spanien so. Hier laufen die einfach auf der Weide rum. Das ist ja barbarisch. Ich gehe mal in den Stall und mach Smalltalk mit dem Bauern. Guten Heyday. Moin. Wann stehen Sie denn so auf? Um 4. So spät? Da haben Sie das RTL-Mittagsmagazin schon verpasst. Ich find's immer cool zu wissen, welche Zukunftspläne Grace Capristo hat. Ach nee, die heißt ja jetzt Sylvie Mais. Warum gehen Sie denn weg? Bleib stehen! Dennis, was machst du da? Ich versuche die ganze Zeit Logok zu fangen. Das ist kein Pokémon, das ist ein echtes Huhn. Echtes Huhn? Was ist denn das für ein Scheißname? Ich gehe lieber Logok fangen. Yeah, Natur ist die Beste. Yeah. Noob und Nerd. Auch im Netz. 1live.de